cinema, letting that be enough. A помислен идей, май то не на Катрина. Mit ballen Appel, wo Amen Baby wird. Jalaule Salat, was da jetzt noch quitt. Al Klim kom fachsi, al is love.